Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vinja charana sampanno sukato Lokavidu anutaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditambo minyuhi ti supatipanno bhagavato savakasango Ujupatipanno bhagavato savakasango Nyayapatipanno bhagavato savakasango Samichipatipanno bhagavato savakasango Yadidam chattari purisayugane attha purisapugala Ese bhagavato savakasango Ahuneyo bahuneyo dakhineyo Anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasa ti evang buddhang sarantanang dhammang sanggang chabikavo bhayam va chambitattam va lomahamso mahesatiti. So, heute wir machen Schluss mit dem Text. Wir analysieren das bis zu Ende. Und dann bleibt nur, das alles auf praktische Weise zu verdauen. Hm? Und ich werde dann erklären, wie man das mit der Meditation auf Einatmen und Ausatmen verbinden kann. Hm? So, wir haben verstanden, dass einer der Seka ist und hat keine und denkt nur daran, weg von Samsara in Nirvana einzugehen. Er ist in welchem Zustand, wenn er da meditiert? Er ist beschämt, gedemütigt, angewidert, wenn die Komplexe von Gemüt, Trübung entstehen. Er ist voll davon bewusst, dass diese Komplexe von Gemüt, Trübung sind verantwortlich auch für Geistestrübung. Die kommen immer zusammen. Es ist unmöglich, dass einer hat Geistestrübung ohne Gemütstrübung. Hm? Sehr wichtig zu verstehen. Wir haben schon erklärt, dass der unterscheidende Geist ist tatsächlich auch welche Unterscheidung angewiesen, angenehm, unangenehm und neutral. Hm? Danach dann unterscheidet die Welt und mit der falschen Ansicht, dass so die Welt eigentlich ist, aber so sind nur seine Vorstellungen. Wenn wir anmählich mehr Fortschritt in der Meditation machen, wir sehen immer klarer, dass die Vorstellung der Menschen über die Welt ist alles eigentlich subjektive Vorstellung. Und die meisten von uns sind fest überzeugt, dass es so in der Objektivität auch ist. Aber Das ist natürlich Viparyasa, die Verdrehung. Jetzt einer, der unmittelbar die höchste Realität erfahren hat, er kann sich nicht mehr mit diesen Gefühlen identifizieren. Deswegen er ist beschämt, gedemütigt und angewidert von denen. Und indem es so ist, dann wendet sich er weg von Samsara zu Nirvana. Das ist der Weg von einem Arahat. Wenn jemand den Weg von Bodhisattva studiert, er hat keine Eile, in Nirvana einzutreten. Er meditiert über diese Gefühle als Leerheit, von einfach an als eigentlich Abhuta Parikalpa, das heißt falsche Vorstellungen und eigentlich nur Traume, die überhaupt keine Essenz haben. So allmählich lernt er, in Samsara zu bleiben, mit der Weisheit von einem Arahat. Aber wird er nicht ein Arahat? In der Tat, alle, die die Lehre von Buddha lernen, lernen die Lehre von Buddha zu einem Zweck, wie der Buddha selbst erklärt hat, zu dem Zweck von Erlösung. Das ist der Zweck der Buddha-Lehre. Und jetzt der Nagarjuna in Tajetulun in Kommentar zu Große Pragya Paramita Sutra in 25.000 Versen sagt einige sehr, sehr interessante Sachen. Unterdessen, dass der einer, der so eilig hat, indem er beschämt ist, gedemütigt, angewidert mit seinen Gefühlen ist und schwimmt so bald wie möglich an andere Ufer, Ufer von Nirvana, ist einer so wie ein Hase, der springt in Wasser und dann kann nicht Boden, Grund mit den Füßen berühren und er schwimmt mit allen Kraft, bis er andere Ufer zur Sicherheit gelenkt hat. Aber außerdem, der Buddha erklärt auch sehr klar, wenn man von einem Ufer von Ganga zu dem anderen, nicht also in Haridwar, aber irgendwo in Bengal schwimmen möchte, dann muss er außerordentlich guter Schwimmer sein. Wenn es nicht der Fall ist, dann er sinkt in der Mitte. Dann, der Buddha sagt, was heißt schwimmen? In Mahamalyunkya Sutta. Schwimmen heißt, die Vertiefungen zu lernen. Wenn man die Vertiefungen gelernt hat, der Geist wird stark und kann mit Vertrauen, wenn er will, auf die andere Seite erreichen. Wenn aber die Vertiefungen nicht gemeistert wurden, dann es ist wohl vollkommen möglich, dass er in der Mitte, in dem Strom, dann sinkt. Oder dass er wieder versucht zurück. So. Jetzt, indem wir verstanden haben, was so ein Seka macht mit den Gefühlen, dann kommen wir zu dem letzten Abschnitt, das erklärt, wie es bei dem Arahat mit den Gefühlen ist. Wir haben schon erklärt, und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Arahat ist einer, der hat nicht diese Sachen. Wenn er mit angenehmen Objekt konfrontiert ist, er wird nicht anhaften. Wenn er mit unangenehmen Objekt konfrontiert ist, er wird es nicht mit Gewalt, er wird nicht mit Gewalt gegenstoßen. Und wenn er ein neutrales Gefühl hat, dann er wird nicht verblendet, er hat nicht Trägheit und Zerstreutheit des Geistes. Das ist Zustand von einem Arahat. Deswegen, wir haben erklärt, er bleibt in welchem Zustand? Von Chal Anga Upeka, in Zustand von gereinigter Gleichmut in Bezug auf die sechs Sinnen. Das haben wir erklärt. Indem er so macht, dann seine Achtsamkeit und Wissensklarheit hat keine Lücken. Deswegen seine Samadhi sozusagen hat auch keine Lücken. Samadhi hier heißt, immer daran denken, heißt Samadhana, richtige Anwendung des Geistes an die Objekte, indem die Geistesfaktoren immer zusammen sind, nicht zerstreut und in Gleichgewicht, gleichmäßig verteilt. In diesem Zustand, obwohl er hat noch gewisse Tendenzen, die der Buddha nicht hat, von den schlechten Gewohnheiten von Vergangenheit. Die haben keine karmische Kraft mehr, neue Existenz zu schaffen. Deswegen für den Arahat, er weiß sehr klar, was gemacht werden muss, um nicht mehr geboren werden, ist gemacht, dann bye-bye. Wenn es mit dem Tod ist, dann für ihn Ende, für Geburtsprozess, indem die Ursachen für diesen Prozess, das heißt Nichtwissen, die Sankharas, Wille-Formationen, dann anhaften, oder Tanha heißt Durst, anhaften, diese Sachen nicht mehr da sind. Deswegen, er weiß, wenn es zu Ende geht, sein Geist wird erlöst. Und was macht er dann jetzt? Deswegen, warum ist er in diesem Zustand? Seine Sinnen sind entfalteten. Entfalteten Sinnen heißt in der Tat, dass wir haben schon darüber gesprochen, diese Gefühl oder Empfindung in Sanskrit oder Pali-Sprache heißt Vedana. Und Vedana ist auch von dem Sanskrit-Wurzel Vid, was heißt eigentlich Wissen. Er weiß was? Er weiß, in Bezug zu Empfang von dem Objekt, eigentlich Empfindung ist nichts anderes als Empfang von dem Objekt. In Bezug zu Empfang von dem Objekt, diese Tendenzen, die vier Triebezustand des Geistes verantwortlich sind, nicht mehr da sind. Deswegen, was ist Zustand von einem Arahat oder Buddha? Er empfängt nicht. Einfach, er ist erlöst, weil er hat keinen Empfang. Kein Empfang durch die Sinnen im Sinne von Anhaften, Gegenstoßen und Verblendung. Das hat er nicht. Deswegen Karya Nishpati, was für einen der Erlösung sucht, was gemacht werden muss, was der Buddha gelehrt hat, hat er schon gemacht. Und wie es in diesem Sinne, dass er nicht empfängt, hat er entfaltete Sinnen, das was ist gemeint ist. Er hat entfaltete Sinnen, er fängt nicht das Objekt im Sinne von anhaften, mit Gewalt wegstoßen und mit Verblendung. Indem er nicht so empfängt, seine Sinnen sind entfalten. Und was ist sein Zustand? Hier wird erklärt. Ananda. Wenn da ein Bhikkhu mit dem Auge eine Form sieht, entsteht in ihm das immer wiederholt dasselbe angenehmer Zustand. Es entsteht ein unangenehmer Zustand. Es entsteht ein sowohl angenehmer als auch unangenehmer Zustand. Das wiederholt sich immer, immer, immer, so wie in der Zeitung, besonders in der Zeit von Sozialismus. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Nicht-Abstoßende in Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er das Nicht-Abstoßende im Abstoßenden wahrnimmt. Jetzt der Kommentar zu diesem Sutra erklärt, was macht er? Er übt Metta, oder er meditiert über die Dhatus, über die Elemente, wahren Elemente der Wahrnehmung. So zum Beispiel die Härte als Erdeelement und so weiter. Deswegen, das, was angenehm ist, was sehr weich ist, er kontempliert darauf als Manifestation von Erde-Element. Erde ist natürlich neutral. Was wir anhaften, ist nicht Erde, sondern Vorstellung von der Erde. Dann, so er sieht diese nicht abstoßene im Abstoßenen, indem er sieht diese Weichheit oder Glattheit, das ist nur Erdeelement, diese Wärme, das ist auch nur Feuerelement und so weiter. Dann, was ist da für Empfindung da? Drauf man anhaften soll. Das ist eigentlich nur Erde und Wärme und so weiter. So kontempliert nicht Abstoßende in Abstoßenden. Ich bin mit dieser Erklärung von den Kommentaren gar nicht sehr zufrieden. Ich finde, die Erklärung, dass man in Yogacara findet, ist viel, viel klarer. Ein Arahant, in dem er nicht mehr an die Bilder des Geistes gebunden ist, er braucht nicht so meditieren. In der Yogacara-Lehre die wird betont, dass der Weg von Arahat ist durch Erkenntnis von vier Objekten. Die normalerweise wenn du während Dharma-Vortrag nicht fiese, nicht weil wegen mir, aber wegen Dharma. Ich bin nicht gut, aber Dharma ist sehr gut, deswegen sollte man ein bisschen Respekt haben. Hm? Ist das so oder nicht? Okay. Nehmen Sie das nicht übel. Hm? So, was erklärt Yogacara Bhumishastra und was das wird dann in der nördlichen Buddhismus gelehrt? Einer, der ein Arahat sein möchte, er auf dem Wege zur Erlösung, er geht eigentlich durch drei Sorten von Objekten. Am Anfang, wenn er noch Putujana ist, wenn er noch einer ist, der noch nicht unmittelbar das Objekt der Erlösung erkennt hat, er hat zwei Objekte, wenn er meditiert. Eins heißt die Abbildung mit Unterscheidung und Abbildung ohne Unterscheidung. Wir haben schon darüber gesprochen, wichtig zu verstehen. Nur mentale Bewusstsein hat die Fähigkeit, Konzentration zu entwickeln und Weisheit zu entwickeln. Wenn wir meditieren, wir nehmen mit den fünf Sinnen, meistens mit den fünf Sinnen, nicht immer, aber meistens mit den fünf Sinnen, so wie Farbe oder Atmen und so weiter, wir erfassen das Objekt und dann Objekt, das über dem wir meditieren, ist eigentlich Abbildung, die heißt Pratibimba, eigentlich Bild von dem, was wir mit den Sinnen erfahren haben. Wenn er dieses Bild, nachdem er erfasst hat, nicht mehr analysiert im Sinne von eigenen Eigenschaften, gemeinsamen Eigenschaften. Er beschäftigt sich nicht mit Vergänglichkeit. Dann seine Aufmerksamkeit ist im Sinne von Shamatha. Wenn er aber untersucht die Qualitäten von dem Objekt, dann seine Aufmerksamkeit ist im Sinne von Vipassana, auf unterscheidende Bild. Also solange man nicht unmittelbar das Objekt der Befreiung erfahren hat, die Meditation besteht auf sozusagen Kontemplation von diesen zwei Sorten von Bildern. Jetzt, wenn jemand schon direkt die höchste Realität erfahren hat, dann was hat er erfahren? Er hat erfahren, diese Limit, kann man sagen, Limit auf Deutsch? Ja. Er hat erfahren, Limit von der weltlichen Realität. Limit von der weltlichen Realität ist was? Das sind die fünf Aggregate, das sind die zwölf Sphären von Wahrnehmung, Auge und Farbe und so weiter, bis Geist und geistige Objekte. Das sind dann 18 Elemente von Wahrnehmung, Auge, Farbe und Augebewusstsein und so weiter. Es ist bedingte Entstehung. So, er sieht diese weltliche Realität wahrheitsgemäß und er kommt dann zu Limit, zu Grenze vor dieser Realität. Er weiß, dass das ist alles, was es in der Welt eigentlich gibt. Wenn er versteht sehr gut, dass die Sachen, an deren wir anhaften, so wie Geld, so wie Haus, so wie schöne Frau, so wie Auto und so weiter, alle diese Sachen sind eigentlich nichts anderes als, man kann sagen, Konzepte der Realität. Diese Konzepte der Realität sind von Wichtigkeit für einige von den Wesen. Für die Kuhn sind oder für die Hunde sind gar nicht so wichtig. Und was sie für sie wichtig ist, obwohl sie dieselbe Objekte sehen, mit den Augen und Ohren und so weiter, kann sein ein bisschen anderes, aber ungefähr dasselbe. Sie reagieren ganz anderes, weil sie ganz andere Konzepte von der Realität haben. Und wie wir reagieren nach den Konzepten, ist von unserem Karma abhängig. So Abhidharma Kosha lehrt, Karma ja Loka Vaichitriyam, diese Verschiedenheit der Welt, obwohl wir dieselbe Objekte erfahren, ist basiert auf Karma. Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt einer, der unmittelbar die höchste Realität erlebt hat, er versteht das, deswegen er versteht auch die Grenze von der weltliche Realität. Und indem er die höchste Realität erfahren hat, er sieht auch die Realität im Sinne von Soheit, von Tatata, Dharmata. Damit man die Realität versteht, wahrheitsgemäß, muss man Dharmas verstehen und muss man Dharmata verstehen. Die beide müssen verstanden werden. Nur dann kann man zur Erlösung kommen. Und einer, der unmittelbar Nirvana erfahren hat, er sieht eben diese Dharmata, die Soheit der Dinge, die Leerheit in der Objekten der Welt. Deswegen er erfährt sie nicht mehr als etwas Festes. Er erfährt sie viel mehr als ein Traum. Deswegen natürlich er erfährt auch seine Gefühle und seine Fesseln nicht, er wird sie nicht sagen wir, daran so viel anhaften oder so sich damit so viel beschäftigen, weil er weiß, dass alle diese Sachen nicht ich ist und keinem ich gehören. Deswegen, wie wir erklärt haben, seine Befleckungen des Geistes oder Trübungen des Geistes und Gemüt werden viel geringer als von einem, der sich mit allen diesen Sachen identifiziert. Dann natürlich die Betrübungen des Geistes und Befleckungen des Geistes dauern sehr lange und für einigen ist es endlose Qual. So, indem er Soheit und Grenze der Realität verstanden hat, dann seine Bündnis an seine Gefühle ist geringert. Dann, wenn er übt, so wie hier geschrieben wurde, dann kommt er zu Zustand von Karya Nishpati. Das heißt, er erreicht das, was für einen Arahat gemacht werden muss. Das heißt, er hat nicht wissen, das zu einem neuen Geburt führen kann, hat er beseitigt. Dadurch hat er auch beseitigt die Zuneigung und Abneigung, das neue Karma schaffen kann. Deswegen Yogacara-Tradition nach, er ist nicht mehr gebunden an die Bilder des Geistes. Denken Sie daran, dass Gefühl oder Empfindung, das wir mit gegenwärtigen Objekt erleben, hat nie wirklich Kraft, die bedeutsame Triebungen von Gemüt und Geist zu verursachen. Nur wenn es verbunden ist mit vergangenen Erfahrungen, vergangenen Anhaftungen, vergangenen Zorn, vergangene Verblendung, dann wird es Kraft haben, neue Karma zu erzeugen. Wenn man sieht nur das Gesehene als Gesehene, das Gehörte als Gehörte, das bis zu Gedachte als Gedachte, dann kein Platz für starke Betriebungen des Geistes oder des Gemüts. Nur wenn es verbunden wird mit Vergangenheit und mit zukünftigen Ersehen, wir haben schon gesprochen von dem Komplex von Esana und Esita, wo es Ersehnen gibt auf Grundlage von Tanha, von Durst, gibt es immer Objekte, nach denen man ersehnt. Und wenn es immer gibt Objekte, nach denen man ersehnt, der Geist wird unruhig. Und er wird immer Labha, er wird immer etwas fassen für sich selbst. Wenn er etwas fassen will für sich selbst, er will das schützen. Und er will, dass indem er das schützt, er erlebt große Sorgen und Ängste. Alles wegen diesem Komplex von Esana, Esita, ersehen und ersehnt. Dann, was ist der Zustand von einem Arahat? Zustand von einem Arahat ist Zustand von einem, der nicht gefasst ist von diesen Bildern. Er transzendiert die Macht von diesen Bildern. Deswegen, er braucht nicht unbedingt damit, er nicht ab. Indem er das Nicht-Abstoßene in Abstoßenen wahrnimmt, er braucht nicht unbedingt seinen Geist so manifestieren, als Metta oder als Meditation von den Elementen. Er einfach, er braucht nicht mehr, das ist Pratiksha. Bhavana. Was heißt Pratiksha Bhavana? Pratiksha Bhavana heißt, wenn man, Anhaftung hat, man übt Asubha, diese Meditation über Unschöne. Wenn man Ärger hat, man übt Metta. Wenn man viele unnützliche Gedanken hat, man übt Anapanasati. Wenn man Stolz hat, man übt über Elemente Meditation. Wenn man zu viel Verblendung hat, man übt Meditation über bedingte Entstehung oder über Tod und so weiter. Hm? Der Arahat kann es natürlich tun, aber er braucht es nicht tun. Warum? Er hat transzendiert die Macht von den Bildern. Deswegen, er braucht nicht sich so viel mit Pratiksha Bhavana, mit Gegenmeditation beschäftigen. Aber in der Theravada-Tradition, manchmal ist es nicht in den Suttas, oder, aber in den Kommentaren, sie wollen alle Kategorien sehr fest haben. Deswegen, sie erklären das als Standard. Aber in der Tat, der Arahat braucht nicht diese Pratipaksha Bhavana, indem er keine Anhaftung hat an schöne Objekte. Er braucht nicht, damit er bleibt bei schönen Objekten in Kontemplation von unschönen. Er braucht nicht unbedingt sein Objekt anzupassen. Er kann das gleich machen, auch ohne unbedingt an unschöne Objekte zu denken. Aber die Geistesformationen kommen schon wegen Karma, aber er haftet nicht mehr an. Mhm. Ja, richtig. Weil, vorhin haben wir anders gesagt. Irgendwie, weil die kommen, weil vergangene Gefühle nicht aber mehr er ist Kraft nicht, haben. Nicht er ist nicht Kraft. Gebunden an diese Gefühle. Aber die vergangenen Gefühle, die haben ja Kraft, deshalb kommt die neue Geistesformation. Aber er haftet nicht an, habe ich das richtig verstanden? Ja. So, gehen wir weiter. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Nicht-Abstoßene im Abstoßenen wahrnehme. So verweilt er, indem er das Nicht-Abstoßene im Abstoßenen wahrnimmt. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Abstoßene im Nicht-Abstoßenen wahrnehme. So verweilt er in, was heißt das? Er kontempliert Asubha, die unschöne Objekte, oder er kontempliert Vipassana, er betrachtet Vergänglichkeit. Wenn man Vergänglichkeit betrachtet, nicht mal ein Arahat kann sehr lange betrachten, weil das ist immer mit Leiden verbunden. Nicht mal ein Arahat kann sehr, sehr lange Vipassana meditieren. Er meditiert, sein Geist ist so entwickelt, er sieht diese Prozesse so schnell, niemand kann es lange aushalten. Er geht nach einer Weile in Samadhi wieder, ruht sich in Samadhi, dann kann er weiter sehen, diese Geschwindigkeit von Vergänglichkeit. Niemand kann das lange aushalten. Wenn Sie Erfahrung von Vipassana haben, Sie wissen sehr gut, wovon ich spreche. Wenn Vipassana ein bisschen vorwärts ist, dann sieht man nicht mehr Entstehung. Man betrachtet nur Vergehen, die so schnell ist, dass man muss unbedingt in Samadhi eingehen, sonst geht das nicht. Falls er wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Nicht-Abstoßende in Abstoßende und Nicht-Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er Nicht-Abstoßende in Abstoßenden und Nicht-Abstoßenden wahrnimmt. Das heißt, er meditiert Metta zum Beispiel. Ja? Falls er, was? wünschen sollte, möge ich verweilen, indem ich das Abstoßende in Nicht-Abstoßenden und Abstoßenden wahrnehme, so verweilt er, indem er das Abstoßende in Nicht-Abstoßenden und Abstoßenden wahrnimmt. Zum Beispiel Asuba wieder, nicht schöne Objekte. So alles ist erschöpft. Das ist die Welt. Falls er wünschen sollte, möge ich in Gleichmut verweilen, achtsam und wissensklar, indem ich sowohl das Abstoßende und auch das Nicht-Abstoßende vermeide, so verweilt er in Gleichmut gegenüber jenem achtsam und wissensklar. Das heißt, was er erklären möchte, das heißt, er hat Freiheit gegenüber den Objekten. Einer, der nicht Arahat ist, er hat nicht Freiheit gegenüber den Objekten, indem er an das Angenehme anhaftet, an das Unangenehme. Er verstoßt, will mit Gewalt wegschieben, und bei Neutralen, er hat Tendenz von Verblendung. Diese hat er nicht, deswegen er hat Freiheit gegenüber diesen Gefühlen. Und er kann sie ändern, je nachdem, wie er will. Aber ich denke, er braucht nicht unbedingt, wenn abstoßende Objekt kommt, er braucht nicht sich zu nicht abstoßenden Objekten das, aber indem er ausdrücken möchte, hier Buddha, dass er hat Freiheit gegenüber Gefühlen, dann hat er sich so ausgedrückt. Und dann, wir haben die sechs Sinnen. Die sechs Sinnen, das ist immer dasselbe. Alles nur wiederholt sich. Und wir kommen zu Ende. Also Ananda, somit ist die höchste Entfaltung der Sinne in der Lehre des Adlen. Von mir gelehrt worden. Der Schüler in höherer Schulung, der den Weg betreten hat, ist von mir gelehrt worden. Und der Edle mit entfalteten Sinnen ist von mir gelehrt worden. Was ein Lehrer, der auf das Wohlergehen seiner Schüler aus ist und Mitgefühl für sie hat, aus Mitgefühl für seine Schüler tun sollte, das habe ich für euch getan, Ananda. Dort sind Bäume, dort sind leere Hütten. Meditiere, Ananda, zögere es nicht hinaus, oder du wirst es später bereuen. Dies ist auch Anweisung an dich. Das heißt, wenn man verstanden hat, Übung macht den Meister. Man übt und übt und übt, bis es klar wird. Und wie übt man? Man übt, indem man entweder Entschluss nimmt oder, wenn man balanciert, Entschluss und wieder loslassen. Entschluss loslassen, Entschluss loslassen, bis dieser mittlere Weg sehr, sehr klar wird. Denn jetzt zum Beispiel in Mahadukkha, Kaya Sutta, auch in mittleren Sammlung, es wird geschrieben, dass die nicht-buddhistischen Asketen haben die Bhikkhus gefragt, bei uns, und es ist nämlich so, bei uns wir eben auch Viraga, das heißt loslassen von von den Begierden. Hm? Wir lernen auch, dass die Begierde sind nicht gut. Diese fünf Sinnen sind, wenn man sich darauf verlässt, wird Leiden sein. Wie unterscheidet euch dann von uns? Was ist der Unterschied zwischen unserer Lehre und Lehre von euren Lehrer Buddha? Dann die Bhikkhu sind verwirrt und gehen zu dem Buddha und fragen, was ist eigentlich der Unterschied? Die lehren auch, dass Karma, die Begierde nach den fünf Sinnen, ist nicht gut und so weiter. Dann der Buddha sagt, wenn einer zu dir kommt und sagt so, was sollst du ihm sagen? Unterschied ist, unsere Lehre lehrt, was Asada ist, was Adinava ist und was Nisarana ist. Wenn sie so lernen kennen, dann werden sie die Lehre von Entfaltung von Sinnen richtig verstehen. Aber wenn sie nicht so lernen, können sie es nicht richtig verstehen. Und was heißt Asava? Das heißt genießen. Hm? Diese Sinnen, schöne Farben, schöne Geräusche und so weiter, kann man genießen. Das ist wahr, die sind eigene, sind sehr, sehr schön. Und, aber wenn man sie genießt, dann was ist Adinava, was ist Gefahr? Gefahr ist, dass man anhaften wird. Also man soll auch Genuss, das die Sinnen geben, verstehen. Man kann es nicht vollkommen verneigen, dass es nicht angenehmes Gefühl gibt, obwohl Buddha auch lernt, dass alles, was man empfindet, ist nur Leiden. Das findet man auch in den Suttas. Aber er lehrt auch, dass einer soll verstehen, obwohl in Theravada sie bemühen sich so, so stark, dass alles fixiert wird und alles wird vereinigt, alle Lehren von Buddha. Trotzdem gibt es immer, immer viel, dass Buddha lehrt nach den Umständen und zu jeder Gelegenheit ein bisschen anderes. Dann hier lehrt der Buddha, man soll verstehen, die auch, dass die Sinnen geben, so Vergnügen. Sie haben diese Fähigkeit, Vergnügen zu geben. Aber diese Vergnügen wird nicht Vergnügen, wenn man nicht versteht, Gefahr, das mit Genuss von den Sinnen verbunden ist. Und was ist Gefahr, das mit den Genuss von den Sinnen verbunden ist? Gefahr ist, dass wenn man anhaftet, wenn angenehme Gefühl vergeht, dann kommt Leiden. Das ist Gefahr. Wenn man dieses Gefahr sehr, sehr klar sieht und davon bewusst wird, dann sieht man auch Nisarana. Nisarana heißt, wie kann man am besten Nisarana übersetzen? Chudi, Zimofani, Chudi. Chudi. Genügsamkeit vielleicht? Nein, nein. Distanzieren. Hm? Distanzieren. Distanzieren? Nein. Nicht distanzieren. Nicht distanzieren. Nisarana ist eigentlich ein von den vielen Synonymen von Nirvana. Nirvana, Nisarana heißt Entleerung, oder? weg davon sich wenden oder entkommen. Entkommen. Churi. Was heißt entkommen? Entkommen heißt dann diese Begierde zu Ende zu bringen. Wenn man diesen Weg versteht, dann versteht man auch die Phasen von dem Weg. Erst wird man, gibt es Udvega. Udvega, wie übersetzt man? Jemand weiß. Keine Experten hier für buddhistische. Udvega heißt, man wird erschüttert, man bekommt wachgerüttelt. Aufgerüttelt. Na prima, aufgerüttelt, nicht schlecht. Man wird aufgerüttelt. Ohne aufgerüttelt zu sein, wird man sich nicht Mühe geben, diese Begierde zu vermindern und zu beseitigen. Wenn man richtig ausgerüttelt ist und sich Mühe gibt, ist das gut? Ausgerüttelt. Aufgerüttelt. Na prima. Umso besser. Aufgerüttelt ist gut. Wenn man aufgerüttelt ist, was passiert? Allmählich, man sieht das alles mit Gleichmut. Wenn man es mit Gleichmut betrachten kann, dann, was passiert dann? Man bekommt Erlösung. Also erst muss man aufgerüttelt sein, dann wird er imstande sein, Gleichmut zu üben. Wenn man Gleichmut übt, bekommt man Erlösung. Dann, was passiert, wie der Buddha erklärt, wenn er erklärt Meditation von Sariputta, er bleibt Anupayo. Anupayo heißt ohne Raga, ohne gefärbt sein von den Objekten. Wie wird man gefärbt? Durch Anhaften. Anapayo, das heißt nicht Abneigung, nicht Dosa. Anisito, er wird, sein Geist wird nicht in den Objekten bleiben. Er findet keine feste Bleibe bei den Objekten. Wie findet man feste Bleibe bei den Objekten? Nach der buddhistischen Lehre durch Tanha und Ditti, durch Begierde und durch Ansichten. Wenn man keine Ansichten hat und keine Begierde hat, man hat keine Bleibe bei den Objekten und der Geist ist an nichts gestützt. Wenn der Geist an nichts gestützt ist, ist man frei. Immer daran denken. Wenn man meditiert, man meditiert, um dieses Ziel zu erreichen. Dann, er wird Apatibadho. Apatibadho, er wird nicht gebunden, indem sein Geist keine Bleibe findet in den Objekten. Er wird nicht gebunden. Wie wird man gebunden? Durch Esana, Ersehnen. Er hat kein Ersehnen, deswegen er ist nicht gefärbt durch die Objekte. So kommt er zu Ende der Welt. Es gibt in Samyutta Nikaya Rohita Sasutta, wo ein Devata, der sehr, sehr mächtig ist, er will laufen bis Ende der Welt. Dann, er läuft, auch wenn er so kräftig ist, er findet kein Ende der Welt. Er kann vielleicht nach anderen Welten gehen, spazieren, findet kein Ende. Jetzt heutzutage, Wissenschaft ist schon dabei zu entdecken, dass eigentlich die Weltsysteme haben überhaupt kein Ende. Niemand kann finden. Dann der Buddha sagt, na apatva lokasa antam dukasa antam vadami. Für einen, der ist nicht wörtlich gefallen im Ende von der Welt, ich erkläre nicht, dass er ein Ende von Leiden erreicht hat. Und wie dann erreicht, fällt man in das Ende der Welt? Das ist eben diese Entfaltung der Sinne. Das heißt, indem er nicht sein Geist nicht keine Bleibe in den Objekten der Wahrnehmung und in den Sinnen. Wenn die Sinnen und Objekte der Sinnen keine Bleibe haben in dem Geist, dann ist man gefallen im Ende der Welt. Wenn man gefallen ist im Ende der Welt, er empfängt nicht die Welt in dem Sinne von Anhaften an das Angenehme, Wegstoßen das Unangenehme und Verblendung von dem, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist. Dann Sadhu, Sadhu, Sadhu, was der Buddha für einen Schüler, für Kurs von Erlesung, was er konstruiert hat, er hat schon geschafft, was getan werden muss, hat er getan, indem er die Sinnen entfaltet hat und keine Bleibe in den Sinnen und in Objekten der Sinnen findet. Er hat geschafft, das, was geschafft werden muss, um Befreiung von Arahat zu erreichen, im Läuterung des Geistes vollkommen zu verwirklichen. Und heute bleiben wir da. Diesen Text haben wir jetzt gelesen und hoffentlich verstanden. Dann morgen fassen wir das alles zusammen, auch mit Hilfe von Anapanasati. Und hoffe ich, dass ich eigene Lichter über den Gang von Meditation geworfen habe. Und sagt man. Wenn nicht, dann ich versuche nächste Mal. Oh, Mitomo, machen wir eine Pause.